Ich stach im Schimmelschilf bis übers Knie, im bleichen Rückenmark von einem Kloster, wo stumpfe Sonnen um die Ecke faulen und durchgebrochene Waisenkinder maulen. Am Kot der grauen, leberkranken Schweine, die Hornhaut kahl gefressener Hostien klebt, wie Warzennarben alter Hurenbeine. Und aus dem trockenen Blätterteig der Wand reicht mir ein Kind die amputierte Hand, hypnotisierend wie ein Latrinenkäfer, hatte sich in mein Nasenloch gerannt und zerrte mich an einer Gummischnur von einem fettig kalten Rosenkranz, der wie ein wundgenagter Rattenschwanz dem Kinderhintern aus dem Steißloch fuhr, 3 Stockwerk tief in eine Leichenkammer. So hing ich wie ein abgesoffener Kutter in Madenbergen vor der Nonnenmutter. In 20 zugeschraubten Löchern dröhnte ein Schwesternhaufe unter ihrem Hammer. Die löste sich wie Schorf aus einem Sumpf, der wie ein zugestopfter Strumpf die blanke Beule Roms mit Müll bepisst, die wie gebohrtes Öl aus einer Quelle in einem scharfen Eiterstrahl ins staunend offene Maul des Himmels schießt. Ich bog mich vor dem schwülen Draht zurück, wie Kinder träumend steife Hitze schneien, weil mir die Haut wie Dorn nach innen trat. Der Mohn, den sie aus Christi Euter melken, streckte mich hin wie schwarze Astern welken. Sie warnte mich mit Knoblauch, Duft und Zorn und kuppelte die 10 Gebote, rief eine Nonne, die sich wie ein Sporn hinter mich saugte mit dem gleichen Zorn und sich benahm wie eine Tote. Sie führte mich in eine enge Zelle. Ich fieberte wie Blumeneis am Fenster und pfiff die dämlichen Gespenster mit Nasenrotz gegen die Wand zurück. Und wie ein Teer geschmierter Galgenstrick schraubt sich um mich der Ohnmacht starre Welle. Die Nonne kam aber noch einmal wieder mit einem geckenhaften Kreuz aus Gips und schikanierte meinen abgesackten Grips und quälte meine bärenheißen Glieder. Dann kam sie noch einmal und kniete auf ihren Warzenhänden steil an meinem Kopf und wie ein hastig aufgelöster Zopf streifte mich ihre Brust, als sie sich überbeugte, als wenn sie Christus an den Wunden säugte, verlor einen Geruch, der mich verbrühte. Und durch den Panzer ihrer schweren Kluft saute der schwarze Stachel ihrer Brüste auf meine Hand, als wenn sie es nicht wüsste, erstarrte sie und blähte sich wie Lack und glotzt mich an wie einen geilen Schuft. Sie fieberte auf mir wie eine Traube, ihr Gott tropfte von ihrer Haut wie Schimmel. Dann griff ich ihr direkt in ihren Himmel und biss in ihren Mund wie eine Schraube. Da bog die Tür sich wie 2 weiche Lippen, zurück der Wände ausgehärmtes Bibelgrün, begann ganz leise von der Luft zu nippen. Der Pilzschwamm fing wie Lunte an zu blühen. Die Mauern rissen wie das Fleisch von Kirschen. Jahrtausende hatten sie Blut gesogen. Die krausen Bäume konnten bis ins Zimmer wippen und ließen sich in Paaren überkippen und rissen auf und ließen ihren Rogen auf dem hysterisch hellen Strahlenplatz zurück. In einem Chor von jugendlichen Flammen stürzten die Blumen sich in breiter Front durch porenlosen Mörtel wie geschliffene Nägel und laugten sich in unserer Haut wie Egel und brüllten nach dem 2. Sohn von Gott. Noch einen Christus sollte sie gebären, doch diesmal ein Tier mit Blumenhaut, ein Tier, das Sonne säuft und Sterne kaut, ein Tier, das nackte Braut von immer jedem nächsten Morgen ist, ein Tier, das liebt und küsst, Sie knotete die Arme um mein Blut. Ihr Atem strömte wie gekochte Öle und glitzernd drosselte um ihre Kehle der Ritus einer eingepaukten Wut. Wir zerrten und zerbrachen uns die Nägel an dem fanatisch zugeschweißten Plunder, der gar sich schwelend wie ein nasser Zunder sich überschlug wie steif gepeitschte Segel, und unter einem eiterdicken Schaum brach sie zusammen wie ein Wunderbaum. Da kratzte ich das Kreuz von seinem Platz, zerschlug den Christus, der wie Sabalatz von der zerbeulten Brust der Balken roch, nahm einen Splitter mit und kroch zu ihr und schnitt ihr die gemeinen Kleider auf und trug sie nackt in schreiendem Gewimmer, blutspuckend durch das fensterlose Zimmer. Mein schönes, totes Weib